2b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und wiederholen Sie. 1. Könnten Sie bitte die Musik ein bisschen leiser stellen? 2. Ich habe heute ein paar Freunde eingeladen. Bitte entschuldigen Sie, wenn es ein bisschen lauter wird. 3. Jetzt übertreiben Sie aber. Wir haben uns doch nur unterhalten. 4. Könnten Sie bitte ein wenig ruhiger sein? Ich kann gar nicht schlafen. 5. Das ist doch Unsinn. Wollen Sie mir verbieten, in meiner Wohnung Gäste zu empfangen? 6. Wir sollten wirklich versuchen, in guter Nachbarschaft zu leben. 7. Wenn wir uns nicht einigen können, müssen wir uns über den Rechtsanwalt unterhalten. 8. Wenn das so ist, muss ich eine Beschwerde an Ihren Vermieter schreiben. 9. Könnten Sie nicht versuchen, in Zukunft ein bisschen toleranter zu sein? 10. Das kann ich mir wirklich nicht bieten lassen. 11. Sie sollten sich einfach an die Hausordnung halten. 12. Wir können doch über alles reden. Sagen Sie mir einfach, wenn Sie etwas stört.